بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله صلى الله عليه وسلم الله زيغن هايل Barmherzigkeit von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist wirklich recht geleitet, und er wird niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah azza wa jalla in die Irre geleitet wird, ist wirklich irre geleitet, und du wirst niemanden finden können, der sein Herz in die richtige Richtung wendet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Muslimen im Leben, diesem Leben machen und als Muslime sterben und als Muslime auferwecken lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu gläubigen Menschen machen in diesem Leben, äußerlich als auch innerlich, auch dass wir Allahs Wohlgefallen erlangen mögen. Allahumma amin. Wie inshallah ta'ala machen wir heute weiter mit der Fortsetzung der Fiqh-Reihe über nach einer Ansicht. Und wie angekündigt, machen wir mit Fiqh al-Hajj heute weiter, Fiqh über die Pilgerfahrt, die große, die Hajj, und die kleine, die Umrah, als letzte Staffel dieser Reihe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch leicht machen, was die Ibadat angeht. Zunächst einmal in Bezug auf die Hajj. Die Hajj nimmt in unserer Religion eine bemerkenswerte Stellung ein. Sie bildet nicht nur eine der Pflichten eines Muslims, sondern sogar eine Säule der Religion, auf der die gesamte Religion aufgebaut ist. Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass man damals nicht so bequem reisen konnte, wie man heutzutage in klimatisierten Autos oder Bussen oder Flugzeugen verreist, ist es bemerkenswert, dass trotzdem so eine riesige Reise oder eine große Reisestrapaze dem Muslim auferlegt worden ist, was auf die Wichtigkeit und Stellung dieser Hajj bei Allah Azza wa Jal hinweist. Auf der anderen Seite hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Hajj, auf der einen Seite ist sie so mit Anstrengung verbunden. Auf der anderen Seite hat Allah subhanahu wa ta'ala auch viel Erleichterung diesbezüglich herabgesandt, in dem Sinne, dass die Hajj nur unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt dem Muslim auferlegt ist und auch nur einmal im Leben, im Gegensatz zum Salah, das fünfmal täglich Pflicht ist, und im Gegensatz zum Fasten, das einmal im Jahr verpflichtend ist, und genauso das gleiche gilt für das Fasten im Monat Ramadan. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat auf die Vorzüglichkeit dieser Hajj hingewiesen, denn wenn dieser Hajj so eine wichtige Rolle spielt in der Religion und eine Säule darstellt, dementsprechend groß ist die Belohnung und natürlich auch dementsprechend groß ist die Androhung der Unterlassung dieser Ibadah. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Hadith von Ibn Mas'ud gesagt, تابعوا بين الحج والعمرة. Was so viel bedeutet, dass ihr die Hajj und die Umrah immer wieder vollziehen sollt. Das heißt, man soll nicht nur die Umrah einmal vollziehen und sagen, jetzt habe ich sie Alhamdulillah vollzogen, und die Hajj einmal vollziehen und dann sagen, jetzt habe ich die Hajj Pflicht hinter mir, nach diesem Sinne. Nein, wenn diese Belohnung, wenn diese Ibadah so eine hohe Rangstellung einnimmt in der Religion Allah Azza wa Jal, dann automatisch bedeutet das für den Muslim eine riesengroße Belohnung, die ihn dafür erwartet. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, denn sie beseitigen die Armut und die Sünden wie der Blasebalg die Unreinheiten des Eisens und Goldes und Silbers beseitigt. Insofern haben wir aus dieser Hajj und dieser Umrah nicht nur einen Vorteil für die Akhira, sondern auch einen Vorteil für das diesseitige Leben, denn es ist genau umgekehrt. Man denkt, wenn man für die Hajj Geld ausgibt, dann ist man dieses Geld los, aber in Wirklichkeit, Allah subhanahu wa ta'ala wendet von einem dadurch Armut ab. Und was das Jenseits angeht, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass diese Hajj, wenn sie so vollzogen wird, wie der Prophet es wollte, alaihi salatu wasalam, oder vorgemacht hat, dann erhält man dafür keine geringere Belohnung als das Paradies an sich. Und der verwendete Ausdruck in diesem edlen Hadith ist der Ausdruck Mabrur. Al-Hajj al-Mabrur. Oder eine Überlieferung Al-Hijjatu al-Mabrurah. Und die Frage ist, was bedeutet Mabrur? Erst einmal, Mabrur kommt vom arabischen Wort Birr. Und Birr wird übersetzt meistens mit Güte. Und gemeint ist, dass jemand nicht nur seine Pflichten erfüllt, sondern dass er darüber hinaus Gutes macht und im Guten, sage ich mal, übertreibt, sodass auch andere etwas davon haben. Das heißt, der Birr ist eine, nicht nur eine Tat, die man sich, bei der man sich etwas Gutes antut, noch anderen etwas Gutes antut, in Bezug auf die Eltern zum Beispiel wurde der gute Umgang mit ihnen als Birr bezeichnet, und auch in Bezug auf die Hajj in diesem edlen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, eine Hajj Mabrur ist eine Hajj, bei der man nicht nur seine Pflichten Allah und seinem Gesandten gegenüber erfüllt, sondern bei der man, wie es in einer schwachen Überlieferung heißt, in der man arme Menschen speist und auch den Friedensgruß verbreitet. Das heißt, das sind alles Taten, die man zusätzlich zur eigentlichen Hajj vollzieht. Jemand geht zu Hajj oder auch zu Umrah. Was macht er? Er achtet nicht nur darauf, dass er selbst diese Ibadah umsetzt, sondern gleichzeitig nimmt er zum Beispiel Geld mit, um es zu spenden. Oder er bereitet sich darauf vor, anderen Menschen hilfsbereit, für sie hilfsbereit zu sein und ihnen zu helfen und ihnen den Weg zu weisen oder sie zu medizinisch zu behandeln, wenn er Arzt ist und so weiter und so fort. Das heißt, er geht zu Hajj und will nicht nur Gutes für sich selbst tun, sondern er hat auch vor und setzt es natürlich auch um, er möchte auch anderen Menschen etwas Gutes tun. Das ist Al-Hajj Al-Mabrur, von der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie bei Allah Azza wa Jal angenommen wird. Und dass der Lohn dafür nichts anderes ist als das Paradies, möge Allah uns zu seinen Bewohnern machen. Ebenso gehört es zur ordentlichen Vorbereitung, nicht nur anderen Menschen gegenüber Gutes zu tun, sondern auch das Gegenteil davon, dass man anderen Menschen, dass man das eigene Übel von anderen Menschen fernhält, indem man den eigenen schlechten Umgang mit anderen Menschen, die anderen Menschen davor schützt, dass man die Menschen mit ihnen also nicht streitet, dass man mit den Menschen keinen unnötigen Konflikt eingeht und dass man Nachsicht hat und dass man nicht auf sein Recht pocht, auch wenn man im Recht ist. Das heißt, dass man das eigene Übel und deswegen, dass man vom eigenen Übel absieht bzw. es zurückhält. Und deswegen sagen wir auch manchmal in unseren Bittgebeten وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا. Das heißt, wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer eigenen Seelen. All dies gehört neben dem Ikhlas natürlich und der richtigen Absicht zu den Vorbereitungen in Bezug auf die Hajj. Und jemand, der so etwas tut, das heißt, sein eigenes Übel zurückhält, auch wenn seine Seele ihn danach dazu aufruft, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm versprochen, dass er dadurch auch seine Sünden durch die Hajj vergeben bekommt. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu umma. Das heißt, sinngemäß übersetzt: Wer für Allah die Hajj vollzieht, und das ist ein Hinweis auf die Niyya, wer für Allah die Hajj vollzieht, dabei weder obszön ist noch frevelt, kehrt zurück wie am Tag, an dem ihn seine Mutter geboren hat. Und dieser Ausdruck, an dem seine Mutter geboren hat, ist eine Umschreibung für, dafür, dass ihm seine Sünden vergeben worden sind. Die Hajj, dass die Hajj Pflicht ist, haben wir erwähnt, aber wir haben die dazugehörigen Beweise nicht erwähnt. Und wenn wir sagen, dass die Hajj Pflicht ist, brauchen wir dafür konkrete Beweise aus dem edlen Koran und auch aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Zu den deutlichsten Beweisen gehört die Aussage Allahs azza wa jall: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Diese Ayah hat Allah subhanahu wa ta'ala deutlich auf der einen Seite gesagt, dass die Hajj auferlegt ist, den Menschen auferlegt worden ist. Und wir wissen aber, dass angesprochen direkt werden die Muslime und die Nicht-Muslime indirekt, indem sie erst zum Islam, zur Annahme des Islam aufgerufen werden, und wenn sie den Islam angenommen haben, dann werden sie aufgerufen, die Hajj zu vollziehen. Vorher richtet sich dieser Aufruf nicht an sie, weil Nicht-Muslime dürfen sowieso nicht grundlos die heiligen Städte betreten. Ebenso beinhaltet diese Ayah die Drohung in der Hinsicht, wenn jemand die Hajj unterlässt, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Das heißt, Allah azza wa jalla braucht die Menschen allesamt nicht, auch wenn sie sich alle abwenden von seiner Religion, subhanahu wa ta'ala. Insofern ist es die Unterlassung, die Durchführung der Hajj ist ein Akt des Iman, genauso wie die Unterlassung der Hajj ein Akt des Kufr ist, worauf auch Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala hingewiesen hat. Es gibt zahlreiche Beweise für die Pflicht der Hajj und im Koran Karim und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber entscheidend ist auch, woher wissen wir, dass es nicht nur eine Pflicht ist, sondern auch eine Säule der Religion ist. Das wissen wir durch den berühmten Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Islam ist auf 5 Dingen aufgebaut. Die Shahada, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Dem Verrichten des Gebetes, dem Entrichten der Zakat und dem Siyam, das heißt dem Fasten im Ramadan. Und der entscheidende Satz ist, dass eben die Hajj ebenfalls Erwähnung findet in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und die Weisheiten der Hajj sind viele und zahlreiche, die darauf hinweisen, dass dieses Gesetz von einem Allweisen subhanahu wa ta'ala herabgesandt worden ist. Wenn wir über die Pflicht der Hajj sprechen, dann stellt sich auch gleichzeitig die Frage, wie steht es um die kleine Form der Hajj? Die kleine Form der Hajj, die wir als Umrah bezeichnen. Die Ulama, rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedliche Ansichten darüber, ob diese Umrah ebenso wie die Hajj verpflichtend ist. Aber natürlich ist sie nicht, selbst wenn man sagen würde, dass sie verpflichtend ist, ist sie nicht auf dem gleichen Level anzusiedeln wie die Hajj. Denn die Hajj, haben wir gesagt, ist nicht nur Pflicht, sondern die Gelehrten sind sich darüber einig und sie stellt eine Säule der Religion dar. Was aber die Umrah angeht, so weisen verschiedene Texte aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam darauf hin, dass sie eine freiwillig gute Tat ist, die Allah subhanahu wa ta'ala von den Menschen wünscht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, als er über die Hajj gesprochen hat, sagte er, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Hajj zum Hause unternehmen. Und Allah azza wa jalla hat hier also die Hajj erwähnt und nicht die Umrah. Und grundsätzlich versteht man unter der Umrah, unter der Hajj die große Pilgerfahrt. Denn das ist die gesetzliche Wirklichkeit dieses Wortes. Auch wenn man darunter sprachlich auch die kleine Form der Pilgerfahrt verstehen kann. Was auch darauf hinweist, ist die andere Ayah im Koran al-Karim, in 196 in Baqarah, wo Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, und vollendet die Hajj und die Umrah für Allah. Denn diese Ayah wird auch in einer Shad-Qira'a gelesen, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, und vollzieht die Hajj, Punkt, und die Umrah, sie ist für Allah Azza wa Jal. Das heißt, sie ist für Allah als eine freiwillige Tat ebenfalls zu vollziehen. Und diese Qira'a weist eben darauf hin, dass die gesetzliche Bestimmung, das heißt, der Hukum in Bezug auf die Umrah, sich unterscheidet von dem Hukum in Bezug auf die Hajj. Wie dem auch sei, in der Praxis, jeder, der so eine weite Reise gerade aus weit entfernten Ländern auf sich nimmt, wird wohl kaum diese Reise zurücklegen und nur mit einer Hajj zurückkehren, sondern er wird mit Sicherheit eine Umrah vollziehen. Sogar vollziehen manche mehrere Umrah während dieser Reise, weil diese Möglichkeit, zum Heiligen Haus zu gehen, bekommt man nicht so oft in seinem Leben. Und manche Menschen sparen Zeit ihres Lebens, um einmal diese große Pilgerfahrt vollziehen zu dürfen. Und wenn man schon dort ist, warum sollte man nicht auch gleichzeitig eine Umrah vollziehen? Es gibt, wenn wir sagen im Islam, dass eine Sache verpflichtend ist, gibt es natürlich, dann gilt das immer grundsätzlich. Das heißt, in der Regel ist das der Fall, sofern bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Und das heißt auf Arabisch Schart. Oder umgekehrt, keine Hinderungsgründe gegeben sind auf Arabisch Mani'. Denn manchmal kann es sein, dass eine Ibadah grundsätzlich Pflicht ist, aber aus bestimmten Gründen ist man nicht dazu fähig, diese Ibadah umzusetzen und dann entfällt sie. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns auch über die vier folgenden Bedingungen in Bezug auf die Hajj unterhalten. Das heißt, erst wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, gilt richtet sich die Aussage des Gesetzgebers, die Hajj zu vollziehen, an den jeweiligen Muslim oder an die jeweilige Muslima. Und die erste Bedingung ist eben der Islam selbst. Das heißt, dass man Muslim ist. Wir haben bereits darauf hingewiesen, denn Allah Azzawajal sagte subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da 'amim hadha. O die ihr glaubt, die Götzendiener sind fürwahr unrein, so sollen sie sich der geschützten Gebetsstätte nach diesem ihrem Jahr nicht mehr nähern. Wenn Allah also verboten hat, den Polytheisten die heilige Moschee zu betreten, dann wie sollen sie dann die Hajj vollziehen? Insofern ist der Islam eine Bedingung für die Verpflichtung zur Hajj. Zweitens, dass der Mensch ein freier Mensch ist. Das heißt, dass der Mensch kein Sklave ist. Gerade früher gab es Sklaven. Der Sklave ist, kann nicht einmal frei über sich selbst entscheiden. Wie sollte er dann entscheiden können, dass er zu Hajj verreist? Und deswegen in diesem Fall wäre die Sache für ihn aufgehoben. Dritte Bedingung ist, dass diese Person schuldfähig ist. Das heißt auf Arabisch Mukallaf ist. Und das ist eine Zusammenfassung für zwei Eigenschaften. Einmal, dass er Baligh ist und Aqil ist. Baligh bedeutet, dass er die islamische Vollreife oder man kann auch sagen, die biologische Reife erlangt hat. Und die biologische Reife wird erreicht durch eine von drei Ursachen. Einmal den Schamhaarwuchs, zweitens durch das Alter. Spätestens mit 15 Jahren ist man Baligh. Und das dritte ist die Ejakulation. Und die vierte, es gibt noch bei den Frauen eine zusätzliche vierte Ursache, wodurch man eine Frau als Baligh oder Baligh in diesem Fall bezeichnen würde, das ist eben die Menstruation. Wenn eine dieser Bedingungen eingetroffen ist, dann ist diese Person Baligh, auch wenn die anderen Bedingungen nicht eingetroffen sind. Diese Person nennt man Baligh. Die andere Bedingung, damit man Mukallaf und schuldfähig wird, ist der Aql. Der Aql ist der Verstand. Und damit ist gemeint, dass man geistig gesund ist. Wenn also jemand geistig behindert ist, wird er niemals schuldfähig sein. Er könnte zwar Baligh sein, aber er kann nicht schuldfähig, dadurch schuldfähig werden. Das ist der Taklif, das heißt die Schuldfähigkeit als dritte Bedingung. Und die vierte Bedingung ist Al-Qudra oder Al-Istita'a, das bedeutet, dass man die Fähigkeit hat, diese Hajj zu vollziehen. Und mit der Fähigkeit ist hier speziell nicht die allgemeine Fähigkeit gemeint, bevor man überhaupt schuldfähig werden kann, sondern gemeint ist hier die Schuld mit der Fähigkeit, dass man ein Transportmittel und auch genug Proviant hat, um diese Reise auf sich zu nehmen. Denn die Hajj unterscheidet sich von anderen Ibadat, dass man in der Regel dorthin reisen muss. Und das gilt natürlich für diejenigen Menschen, die eine Reisedistanz von den heiligen Städten entfernt sind. Ansonsten, wenn jemand in Makkah wohnt, dann natürlich braucht er kein Transportmittel. Aber in der Regel ist das Transportmittel, wird das erwähnt, weil die meisten Muslime eben nicht dort, gerade in der Nähe, wohnen. Und Proviant ebenfalls, man braucht Geld, man braucht Essen, man braucht Trinken. Und diese Sachen werden an dieser Stelle nicht viel deutlicher definiert, weil diese hängen, wie gesagt, ab von Person zu Person. Eine Person, die gesund ist, kommt mit einem einfachen Transportmittel aus, gerade wie die Menschen damals einfach auf Kamelen oder Pferden oder Eseln geritten sind. Aber eine andere Person, die zum Beispiel klimatisierte Räume braucht, weil sie sonst einen Hitzeschlag bekommt, weil sie Probleme mit dem Herzen hat oder was auch immer, bei ihr kann es sein, dass andere Bedingungen für das Transportmittel gelten. Insofern, dasjenige Transportmittel, durch das man diese Hajj-Reise auf sich nehmen kann, das ist es, was wir als Bedingung stellen. Und Grundlage dafür ist die Aya 97 aus Surat Al-Imran. Die Usul-Gelehrten diskutieren einen entscheidenden Punkt. Wenn wir nämlich sagen, dass etwas Pflicht ist, dann stellt sich die Frage, ist diese Sache nur ein einziges Mal Pflicht, denn Allah entfällt diese Pflicht auch dann nicht, wenn man sie bereits einmal umgesetzt hat. Beispiel: Allah subhanahu wa ta'ala fordert dich auf, dein Asr-Gebet zu verrichten. Jetzt hast du dein Asr-Gebet verrichtet. Fordert dich Allah azza wa jalla am nächsten Tag wieder dazu auf, dein Asr-Gebet zu verrichten? Die offensichtliche Antwort lautet wohl ja, weil das wohl unter Übereinkunft der Ulama so gilt. Aber bei der Hajj stellt sich die Frage auch. Die Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns zum Hajj auf. Wenn jemand die Hajj dieses Jahr verrichtet hat, genauso wie er das Asr-Gebet heute verrichtet hat, muss er dann im darauf folgenden Jahr die Hajj noch einmal verrichten, denn die Aya besteht ja immer noch, wo es heißt, dass die Menschen die Hajj vollziehen müssen. Und genauso wie das Asr-Gebet auch nicht nur an einem Tag vollzogen werden muss. Und deswegen hat auch ein Mann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich gefragt. Er sagte sallallahu alaihi wasallam: O ihr Menschen, die Hajj ist für euch zur Pflicht gemacht worden, also vollzieht sie. Daraufhin sagte ein Mann, etwa jedes Jahr, da sagte er sallallahu alaihi wasallam, nachdem er erstmal schwieg, alaihi salatu wasallam, sagte, wenn ich mit Ja antworten würde, so würde dies zur Pflicht und dann wäret ihr nicht dazu imstande. Insofern aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ergibt sich klar und deutlich, dass die Hajj nur ein einziges Mal im Leben umzusetzen ist. Und es ergibt sich auch aus dem Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn er hat auf jeden Fall zweimal die Möglichkeit gehabt, die Hajj zu vollziehen und hat sie einmal vollzogen, alayhi salatu wassalam. Die nächste Frage ist, wenn wir sagen, dass die Hajj Pflicht ist, oder allgemein verallgemeinern wir, wenn Allah azza wa jalla dem Menschen etwas auferlegt hat, muss er dann diese Pflicht sofort erfüllen oder hat man Zeit, diese Pflicht auch später zu erfüllen, indem man sie hinausschiebt. Und auch hier gilt grundsätzlich unter den Usul-Gelehrten, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala einem etwas auferlegt hat, dass man sofort dazu verpflichtet ist, diese Pflicht umzusetzen, solange kein Beweis darauf hinweist, dass man Zeit hat. Es gibt Ibadat, die man sofort umsetzen muss. Und es gibt Ibadat, die man umsetzen muss, allerdings nicht sofort, sondern man hat vom Gesetzgeber Zeit bekommen, diese Ibadah auch später noch umzusetzen. Beispiel für die erste Kategorie ist das Fasten. Denn das Fasten, sobald die Sonne, sobald die Morgendämmerung beginnt, ist man verpflichtet zu fasten. Man kann nicht sagen, man schiebt es im Ramadan hinaus. Und Beispiel für die zweite Kategorie ist das Salah. Sobald die Gebetszeit eintrifft, muss man nicht sofort das Salah verrichten, sondern man kann es auch später machen. Deswegen sind die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, haben sie diesen Punkt auch bei der Hajj diskutiert. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist deutlich darauf hin, dass man die Hajj, sofern man dazu imstande ist, sofort vollziehen muss, sobald man dazu in der Lage ist. Denn er sagte sallallahu alaihi wasallam: "Ta'ajjalu ila al-Hajj, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lah." Beeilt euch, die Pilgerfahrt zu vollziehen, denn ihr wisst nicht, was euch noch widerfahren wird. Und dass der Prophet alaihi salatu wasalam selbst die Hajj nicht sofort vollzogen hat in dem Jahr, in dem sie zur Pflicht wurde, und dass er statt seiner selbst hat er Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu geschickt als Amir für die Hajj, ist kein Beweis, der diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam außer Kraft setzt. Denn wenn jemand nicht zu Hajj geht, dann kann es ja sein, dass er entweder entschuldigt ist oder nicht entschuldigt ist. Und wenn wir uns einig sind, dass die Hajj Pflicht ist und dass man sie normalerweise sofort verrichten muss, dann gehen wir davon aus, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam entschuldigt war und deswegen nicht zu Hajj aufgebrochen ist. Und zweitens, das war die Handlung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und bei solchen Angelegenheiten gilt, dass seine Aussage Vorrang hat gegenüber seiner Handlung, denn seine Aussage ist deutlich. Er sagt: "Beeilt euch mit der Hajj." Wenn ich die Hajj hinauszögere, habe ich mich nicht damit beeilt. Und ob er es selbst gemacht hat oder nicht, alayhi salatu wassalam, es gibt Gründe, warum jemand die Hajj nicht sofort vollziehen kann. Es kann zum Beispiel, das einfachste Beispiel ist die finanzielle Lage des Menschen. Wenn er nicht dazu imstande ist, kann er trotzdem die anderen Menschen dazu aufrufen, die Hajj zu vollziehen, auch wenn er selbst nicht zu Hajj vorhat zu gehen. Was häufig gefragt wird: Was ist mit einem Kind? Denn manchmal verreist man mit seinem Kind, und da gibt es einen Hadith, den man vielleicht falsch verstehen kann. Und zwar hat nämlich eine Frau den Propheten sallallahu alaihi wasallam während der Hajj gefragt, ob die Hajj ihres kleinen Kindes auch angenommen wird, ob er auch eine Hajj vollziehen kann. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Ja, und du bekommst sogar Belohnung dafür." Insofern, ein Kind, das auch nicht Mukallaf ist, kann auch die Hajj vollziehen. Und die Frage ist nur, was bedeutet es, wenn ein Kind die Hajj vollzieht? Die Antwort ist: Erstens, sein Wali, das heißt sein gesetzlich Verantwortlicher, bekommt dafür Belohnung. So hat der Prophet Sahab darauf hingewiesen. Zweitens, ein Kind ist entweder Mumayyiz oder eben nicht. Mumayyiz ist es ab etwa 7 Jahren, wenn es schon selbst unterscheiden kann zwischen richtig und falsch und einen Willen hat. In diesem Fall bekommt er natürlich auch Belohnung, weil er ja selbst auch diese Absicht hat, die Hajj zu vollziehen. Und der dritte Fall ist, wenn das Kind eben noch jünger ist und noch nicht Mumayyiz ist, dann hat es keine Absicht und dann bekommt es dafür auch keine Belohnung, denn die Belohnung hängt ab davon, ob man eine Absicht hat, diese Tat zu vollziehen. Steht das im Widerspruch dazu, dass wir vorhin erwähnt haben, dass ein Kind oder dass ein Muslim schuldfähig sein muss, mukallaf sein muss? Die Antwort lautet nein, weil wir haben gesprochen vorhin über die Bedingungen dafür, dass die Hajj zur Pflicht wird. Und hier geht es darum, ob Bedingungen erfüllt sind, dass die Hajj gültig ist. Und gültig bedeutet nicht, dass sie die Pflicht ersetzt. Mit anderen Worten, ein Kind, das die Hajj vollzogen hat, für sie war die Hajj ja noch gar nicht auferlegt worden. Deswegen kann man nicht sagen, dass sie die Pflicht der Hajj erfüllt hat. Und deswegen, wenn das Kind dann Mukallaf wird im Laufe des Lebens, muss sie die Hajj noch einmal wiederholen. Welchen Nutzen haben wir aus der Fallunterscheidung noch, dass ein Kind Mumayyiz ist oder nicht? Und zwar in dem Fall, wenn es eine Sünde begeht im Zusammenhang mit der Hajj. Denn wenn es eine Übertretung begeht, das heißt eine Pflicht verletzt, der Hajj, dann, und es war Mumayyiz, dann wird es aus seinem Vermögen bezahlt. Und wenn es nicht Mumayyiz war, sondern noch jünger war, dann eben übernimmt der Wali die Kosten für diese Übertretung. Des Weiteren, Wir haben über die Voraussetzungen gesprochen, die dazu führen, dass man verpflichtet ist, die Hajj zu vollziehen. Und wir haben gesagt, das Gegenteil einer Voraussetzung ist ein Hinderungsgrund. Also das Gegenteil von dem Schart ist der Mani'. Und wir haben gesagt, man ist dazu finanziell in der Lage. Das war die vierte Bedingung, dass man dazu finanziell in der Lage ist und auch die Möglichkeit hat, dorthin zu reisen, indem man ein entsprechendes Transportmittel besitzt oder sich ausgeliehen hat oder wie auch immer. Und die Frage ist nun, das Gegenteil von dieser vierten Bedingung ist ja, dass man beispielsweise verschuldet ist. Und wenn man verschuldet ist, das ist ein Mana, und dann ist die Hajj für einen in diesem Fall grundsätzlich nicht verpflichtet, nicht verpflichtend. Wir unterscheiden allerdings bei den Schulden natürlich müssen wir ein paar Fallunterscheidungen machen. Die erste Fallunterscheidung ist, ob man imstande ist, diese Schulden zu begleichen oder nicht. Denn wenn jemand imstande ist, die Schulden zu begleichen, und er begleicht diese Schulden nicht, dann ist er mit Sicherheit nicht von der Hajj-Pflicht befreit. Deswegen jemand, der keine Schulden hat, und jemand, der Schulden hat, sie allerdings begleichen kann, diese Personen, zwischen diesen beiden Personen machen wir keinen Unterschied. Entscheidend ist vielmehr, wenn jemand Schulden hat, die er nicht sofort begleichen kann. Diese Person ist nicht zu Hajj verpflichtet. Auch nicht, wenn der Gläubiger es ihm erlaubt. Aber das ist meistens der Fall, dass jemand Schulden hat und trotzdem zu Hajj gehen möchte oder zu Umrah gehen möchte. Dann stellt sich die Frage, darf er das oder nicht? Wenn der Gläubiger, das heißt derjenige, der ihm das Geld geliehen hat, derjenige, dem gegenüber man die Schulden hat, einem dies erlaubt, dann ist es kein Problem. Und diese Erlaubnis kann direkt oder auch indirekt sein. Direkt ist sie, wenn er gefragt wird, darf ich zu Hajj gehen, obwohl ich Schulden habe durch die Pilgerfahrt wird sich wahrscheinlich die Rückzahlung der Schulden, die Begleichung der Schulden verzögern. Wenn er das erlaubt, dann hat er direkt erlaubt. Indirekt, wenn man miteinander einen Vertrag ausgearbeitet hat, indem man sich zum Beispiel darauf geeinigt hat, monatlich einen bestimmten Betrag zurückzuzahlen, und solange man sich an diesen Vertrag halten kann, spielt es keine Rolle, ob man zu Hajj geht oder auch woanders hinreist. Darauf hat dann der Gläubiger kein Anrecht mehr, denn der Gläubiger hat ja dann gesagt, ich gebe mich zufrieden, wenn du mir monatlich zum Beispiel 100 Euro zurückzahlst. Das heißt, er verlangt nicht nach dem, was du mehr als 100 Euro monatlich zurückzahlen könntest. Insofern ist es dir frei überlassen, was du mit dem restlichen deines Geldes machst, solange du ihm garantiert hast, dass du dich an seinen Vertrag halten kannst. Wenn du also mit ihm ausgemacht hast, ich zahle dir 100 Euro und zurück jeden Monat, weil du zum Beispiel 1200 Euro Schulden hast, das heißt ein Jahr lang jeden Monat 100 Euro Schulden hast, zurückzahlst, und du hast ihm garantiert, dass du auch während deiner Reise zu Hajj diese Schulden auch weiterhin zurückzahlst, oder du hast sie im Voraus bezahlt, diesen einen Monat, den du zum Beispiel verreist bist, dann hat er keinen Anspruch darauf zu sagen, ich möchte, dass du erst deine Schulden zurückzahlst, bevor du zu Hajj gehst. Aber in beiden Fällen, egal ob man als Gläubiger auf das Geld sofort besteht und dem Verschuldeten nicht erlaubt zu verreisen, oder ob man eine monatliche Zahlung ausgemacht hat, Rückzahlung ausgemacht hat, in beiden Fällen ist man verschuldet. Und in beiden Fällen darf man die Schulden diesem Gläubiger gegenüber vorziehen und sagen, dass man die Hajj erst später verrichtet. Wallahu ta'ala an. Und natürlich, diese Sache gilt nicht nur für die Hajj, also weil viele Leute denken nur an die Hajj. Das gleiche gilt auch, wenn du Schulden hast und du möchtest dein Geld für was anderes ausgeben, was nicht verpflichtend ist. Also ein Mensch hat Schulden einem anderen gegenüber. Und jetzt sagt er, ich möchte Urlaub machen. Und er denkt jetzt, diese Regelung, die wir erwähnt haben, gilt nur für die Hajj. Nein, das Prinzip, das diesem zugrunde liegt, ist, dass es eine Pflicht ist, die Schulden einem Gläubiger gegenüber zu erfüllen oder zu begleichen. Deswegen, es geht nicht um die Hajj, sondern es geht hier um das Prinzip, dass man Schulden hat Allah gegenüber, das ist die Hajj, und Schulden hat Menschen gegenüber. Und die Frage ist jetzt, mit welchem dieser beiden beginnt man? Und man beginnt mit dem Schulden den Menschen gegenüber. Und danach beginnt man mit den Schulden Allah gegenüber, subhanahu wa ta'ala. Das ist das Prinzip, das die Sache zugrunde liegt. Also auch ein anderes Beispiel, um nicht nur über die Hajj zu sprechen. Jemand hat Schulden einem Menschen gegenüber und der Gläubige möchte sein Geld haben, sobald es möglich ist. Und dann sagt der Verschuldete, ich habe kein Geld, dir das zurückzuzahlen, aber gleichzeitig nimmt er das Geld und kauft sich dafür etwas, was nicht für ihn notwendig ist und was er nicht dringend braucht. Indem er zum Beispiel sagt, ich gehe Urlaub machen, zum Beispiel. Auch die Sache ist genauso verboten, weil in diesem Fall zieht er etwas Freiwilliges vor gegenüber der Pflichterfüllung, und die Pflichterfüllung muss sofort geschehen. Und gerade wenn es um Geldangelegenheiten geht, da sind die Menschen am empfindlichsten. Der zweite Teil der vierten Bedingung, wir haben gesagt, die vierte Bedingung war, dass man imstande ist, die Hajj zu ziehen, war nicht nur die finanzielle Möglichkeit, sondern auch das war der Schart, das Takrif, dass man gesund ist, körperlich gesund ist und nicht an einer dauerhaften Krankheit leidet oder an Altersschwäche leidet und deswegen an der Hajj verhindert ist. Diese dauerhafte Krankheit, durch die man keine Hajj vollziehen kann, im Gegensatz zu einer vorübergehenden Krankheit, von der man sich erhofft, dass sie von Allah azza wa jalla geheilt wird. Diese dauerhafte Krankheit, die also so schlimm ist, dass man keine Hajj vollziehen kann, oder Altersschwäche, die nichts anderes ist als eine dauerhafte Krankheit, sind sicherlich Gründe dafür, dass man die Hajj nicht vollziehen muss. Doch wie stellt man das fest, dass man tatsächlich die Hajj nicht vollziehen kann aus gesundheitlichen Gründen? Das muss ein vertrauenswürdiger muslimischer Arzt entscheiden. Ein vertrauenswürdiger muslimischer Arzt, denn in solchen Angelegenheiten fragen wir die jeweiligen Experten, und das sind in diesem Fall die Ärzte. Und wenn die Ärzte bestätigen, dass diese Person nicht zu Hajj gehen darf, weil sie deswegen ihre Gesundheit sehr stark aufs Spiel setzen würde, dann in diesem Fall braucht er nicht zu Hajj zu gehen. Und stattdessen beauftragt er richtigerweise einen anderen Menschen, der für ihn die Hajj vollzieht. Das heißt, wenn er auch nur aus gesundheitlichen Gründen nicht zu Hajj gehen kann, aus finanziellen Gründen könnte er allerdings gehen, dann beauftragt er richtigerweise jemanden, der dazu imstande ist. Und diese Person sollte nicht mehr Geld entgegennehmen, als sie für die Hajj an sich braucht, und sollte daraus kein Geschäft machen, an dem sie verdient. Wenn diese Person mittlerweile verstorben ist und die Hajj nicht vollzogen hat, dann kommt es darauf an, ob diese Person überhaupt zu Hajj verpflichtet war. Wenn diese Person zu Hajj verpflichtet war und diese Hajj beispielsweise aus Nachlässigkeit nicht vollzogen hat, dann darf man nach seinem Tod die Hajj in seinem Namen vollziehen, und das Geld dafür nimmt man aus seinem Erbe, sofern etwas von seinem Erbe übrig geblieben ist. Wenn er allerdings gar nicht zu Hajj verpflichtet war, grundsätzlich nicht verpflichtet war, dann braucht man auch für ihn keine Hajj nach seinem Tod zu vollziehen. Und der Beweis dafür, für diese Angelegenheiten, die wir erwähnt haben, ist die Aussage einer Frau, als sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte: O Gesandter Allahs, die Verpflichtung, die Allah seinen Dienern bezüglich der Hajj gemacht hat, hat meinen Vater in hohem Alter erreicht. Er kann nicht auf dem Reittier sitzen bleiben. Also heißt, er würde runterfallen. Soll ich für ihn die Hajj machen? Darauf sagte er sallallahu alaihi wasallam: Ja. Und dies war während der Abschiedspilgerfahrt. Und Voraussetzung dafür, dass man die Hajj für jemand anderes vollzieht, ist, dass man die Hajj für sich selbst bereits vollzogen hat. Darauf hat der Prophet deutlich hingewiesen. Und wenn man die Hajj für jemanden anderes vollzieht, darf man richtigerweise die Hajj von irgendeinem Ort vollziehen. Und das heißt also, wenn jemand eigentlich den Miqat von Medina, also wenn jemand in Medina gestorben ist und die Hajj nicht vollzogen hat und jetzt möchte man die Hajj für ihn vollziehen, muss man richtigerweise nicht über den gleichen Miqat, das heißt von Medina aus starten und bei Dhul Hulayfa dann in den Ihram eintreten und von dort aus die Hajj vollziehen, sondern es reicht aus, die Hajj zu vollziehen, egal an welchem Ort man sich befindet. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesbezüglich keine Fallunterscheidung gemacht, als er hörte, dass jemand eine Hajj macht für einen anderen und Allah weiß am besten Bescheid. Auch spielt es keine Rolle, ob ein Mann die Hajj vollzieht für eine Frau oder eine Frau die Hajj vollzieht für einen Mann, denn die Ibadat bei Hajj und Umrah unterscheiden sich grundsätzlich nicht voneinander. Wir haben über die Bedingungen gesprochen, die die Hajj zu eurer Pflicht machen. Und wie auch beim Taklif gibt es eine Besonderheit in Bezug auf die Frau. Denn die Frau benötigt gegebenenfalls einen Mahram für die Reise zu Hajj. Warum gegebenenfalls? Weil auch hier kommt es darauf an, ob die Frau unmittelbar neben den heiligen Städten wohnt. Dann braucht sie natürlich keine Reisebegleitung. Allerdings, wenn sie, wie es auch im Normalfall ist, zur Hajj anreisen muss, dann benötigt sie einen Mahram. Was ist ein Mahram? Ein Mahram, darunter verstehen wir in diesem Zusammenhang einen männlichen Verwandten, der aus einem von drei Ursachen mit dieser Frau verwandt ist. Entweder über die Blutsverwandtschaft, oder durch die Verschwägerung oder eben durch die Milchgeschwisterschaft. Das sind drei Arten, wodurch ein Mann zu einem Mahram wird für eine Frau. Und diese Person muss man sich im Einzelnen anschauen, denn wir können nicht grundsätzlich sagen, dass jede Person, wir können keine klare, direkte Regel aufstellen und sagen, wer alles Mahram ist für eine Frau. Denn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim, Surat al-Nisa, hat sieben Kategorien zum Beispiel in Bezug auf die Blutsverwandtschaft erwähnt. Und deswegen, weil wenn es eine einfache Regel gäbe, dann würden wir diese einfache Regel einfach erwähnen. Und man kann zum Beispiel nicht sagen, wie manche Leute vielleicht denken würden, jeder Mann, den diese Frau nicht heiraten darf, ist für sie Mahram oder so. Diese Regel, die stimmt so nicht. Dafür gibt es zu viele Gegenbeispiele und deswegen ist besser, dass man sich einfach diese Beispiele merkt, die Allah Azza wa Jalla im Koran Karim erwähnt hat, und dann ist man auf der sicheren Seite. Und in Bezug auf die entscheidende Ayah natürlich, falls man sie nachlesen möchte, ist im Koran Karim die Ayah 22 bis 24 von Surah Nummer 4, Surah An-Nisa. Die ersten Mahram-Personen sind die Mahram-Personen aufgrund der Blutsverwandtschaft, die Allah also im Koran erwähnt hat, sind sieben grundsätzliche Personen. Grundsätzlich deswegen, weil aus jeder dieser einzelnen Personen können sich auch andere ergeben. Beispiel, wenn der Koran al-Karim darauf hinweist, im Koran heißt es zum Beispiel, dass die Mutter dem Menschen verboten ist, dass man sie heiratet, die eigene Mutter. Dann ergibt sich daraus automatisch auch die Mutter der Mutter, ja, oder die Mutter des Vaters und so weiter. Deswegen habe ich gesagt, grundsätzlich sind man sieben Asl, die Allah erwähnt hat im Koran al-Karim. Wir betrachten das aber jetzt nicht aus der Perspektive der Männer, welche Frauen sie nicht heiraten dürfen, sondern wir betrachten es jetzt aus der Perspektive der Frau, welche Männer sie aus der Blutsverwandtschaft nicht heiraten darf, welche gleichzeitig auch Mahram für sie sind. Und das sind sieben Personen. Einmal der Vater, Nummer zwei der Sohn, Nummer drei der Bruder, Nummer vier und fünf der Onkel, weil wir haben den Onkel väterlicherseits und den Onkel mütterlicherseits. Und Nummer 6 und 7 ist der Sohn des Bruders und der Sohn der Schwester. Das sind 7 Personen aus der Blutsverwandtschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala zum Mahram gemacht hat für die Frau. Wenn eine dieser 7 Personen mit der Frau verreist, verreisen könnte, dann wird diese Hajj für die Frau zur Pflicht, wenn sie eine Reiseentfernung entfernt ist von den heiligen Städten, wo sie hinreisen muss. Noch einmal, also wir haben gesagt, der Vater, daraus ergibt sich natürlich auch der Großvater, egal ob mütterlicherseits oder väterlicherseits und aufwärts. Und wenn wir sagen, der Sohn, dann auch der Sohn des Sohnes. Und natürlich müssen sie alt genug sein, sodass sie auch diese Aufgabe eines Mahram erfüllen können. Also ein kleines Kind wird sicherlich solch eine Aufgabe nicht erfüllen können. Und wenn wir sagen, der Sohn, dann auch, gilt auch das gleiche für den Sohn des Sohnes oder den Sohn der Tochter. Das spielt hier keine Rolle. Und wenn wir reden vom Bruder, dann ist hier der Vollbruder gemeint und auch der Vollbruder väterlicherseits und der Vollbruder mütterlicherseits. Und beim Onkel haben wir gesagt, das ist der Onkel, das heißt der Bruder des Vaters und auch der Bruder der Mutter. All diesen Mahram. Und Nummer 6 und 7 sind der Sohn des Bruders, das heißt der eigene Neffe. Egal ob es der Neffe, der Sohn des Halbbruders oder Vollbruders ist. Und die Nichte, das heißt, der Sohn der Schwester ist auch der Neffe, egal ob es der Sohn der Vollschwester ist oder der Sohn der Halbschwester ist. All diese Personen sind Mahram aufgrund der Blutsverwandtschaft. Und darüber gibt es auch, soviel ich weiß, keine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama. Denn Allah hat im Koran darauf deutlich hingewiesen, in dieser Eden Surah. Die zweite Kategorie von Mahram-Personen sind diejenigen, die aufgrund der Verschwägerung entsteht. Das heißt durch Heiraten, durch Einheiraten. Sobald zwei Personen miteinander heiraten, ergeben sich auch 4 Mahram-Beziehungen. Wieder aus der Sicht der Frau, weil denn sie ist diejenige, die den Mahram letztendlich braucht, sagen wir, es ist der Mann der eigenen Mutter erstmal. Der Mann der eigenen Mutter. Das heißt also, die Mutter hat zum Beispiel nochmal neu geheiratet, dann dieser Mann ist für sie Mahram. Der gleiche gilt für den Mann der eigenen Tochter, der ist auch Mahram für die Frau. Und das gleiche gilt für den Vater des Ehemannes. Und all diese ersten 3 Personen, sobald der Ehevertrag geschlossen worden ist, sind diese Mahram. Und das letzte ist der Sohn des Ehemannes. Der Sohn des Ehemannes. Allerdings gibt es hier eine zusätzliche Bedingung. Es reicht nicht nur, den Vertrag zu machen. Das heißt, der Vertrag allein reicht nicht aus, sondern es muss auch das Eingehen, Ad-Dukhul auf Arabisch, stattgefunden haben. Diese 4 Personen sind diejenigen, die Mahram sind für die Frau aufgrund des Einheiratens. Und warum haben wir diese beiden Gruppen zuerst erwähnt? Weil die dritte Ursache ist ja die Milchgeschwisterschaft. Und die Milchgeschwisterschaft, die auf der einen Seite seltener vorkommt, aber auf der anderen Seite ist sie nichts anderes als eine Ergänzung der ersten beiden Kategorien. Denn die erste Kategorie bestand aus 7 Personen, die zweite Kategorie bestand aus 4 Personen, das sind 7 und 4. Und die Milchgeschwisterschaft, dadurch ergibt sich für die erste Gruppe nochmal 7 und für die zweite Gruppe nochmal 4. Denn genauso wie man einen eigenen Vater, einen leiblichen Vater haben kann, kann man auch einen Milchvater haben. Und genauso wie man einen Milchsohn haben kann, wie man einen richtigen Sohn haben kann, kann man auch einen Milchsohn haben. Genauso wie man einen richtigen Bruder haben kann, kann man auch einen Milchbruder haben. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt sich einfach nochmal 7 Personen kommen noch hinzu für beide Kategorien. Und dann haben wir insgesamt 7 plus 7 sind 14 und 8 sind 22. Und dann fügen wir noch eine wichtige Mahram-Person hinzu, die wir nicht vergessen dürfen. Das ist der eigene Ehemann. Denn der eigene Ehemann, der ist auch Mahram für die Frau, logischerweise. Insofern haben wir insgesamt 23 Personen, die der Frau zur Verfügung stehen können, um diese diese Reise auf sich zu nehmen. Das gilt also nicht nur für jetzt die Hajj-Reise, sondern es gilt auch für jede andere Reise, die eine Frau vollziehen muss, braucht sie dafür einen Mahram. Und der Beweis für die Geschichte mit der Milchgeschwisterschaft ist die allgemeine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, yahrum min ar-rada'i ma yahrumu min an-nasab. Das heißt, durch Milchgeschwisterschaft wird dasselbe verboten, was auch durch Blutsverwandtschaft verboten wird. Das ist eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die aus wenigen Worten besteht, allerdings unglaublich viele rechtliche Bestimmungen beinhaltet. Und das ist, was man im Arabischen als Jawami'ul Kalim bezeichnet. Das ist eine Gnade Allahs Azza wa Jal, die er seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben hat, dass er wenige Worte spricht, aber gleichzeitig viel dadurch aussagt. طيب. Das war es in Bezug auf dieses große Kapitel, in Bezug auf die, für wen die Hajj Pflicht wird. Beim nächsten Mal, inshallah ta'ala, unterhalten wir uns über den Miqat. Denn nachdem wir wissen, dass wir die Hajj vollziehen müssen, stellt sich die Frage, sowohl zeitlich gesehen als auch örtlich gesehen, ab wann muss ich die Hajj letztendlich vollziehen, beziehungsweise in diesen Hajj-Weihezustand oder den Umrah-Weihezustand den Ihram diese Absicht fassen, den Ihram einzutreten. Das machen wir inshallah ta'ala, weil das ein größeres Kapitel ist, beim nächsten Mal. Möge Allah euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.